gern wieder los. Ich bin wirklich ganz amor. Der malt die Welt und der Ballad. Da freut sich so manch meiner dran. Jede graue Mauer, jede Wette und Wand. Drückt er mein bisschen Leben durch eine geniale Hand. Was meint deinen sarkastischen Spruch? Machst du dein ganzes Bild? Der macht ja auch Karikatur. Auf dem Mann ist der Bodenschiff. Jede graue Mauer, jede Wette und Wand. Drückt er mein bisschen Leben durch eine geniale Hand. Nur ich hab ihn ganz offen erwischt. Jetzt steht er vor dem Gericht. Doch nach seiner nichts daran. Der springt weiter ohne Gang. Jede graue Mauer, jede nasse Wand. Das ist ein bisschen Leben durch seine vermoderte Hand. Der macht die Welt, kann aber dann, wenn man